So, FSK Sunday Service, wir starten unseren Konzerttipps für die kommende Woche und begrüßen gleichzeitig unseren Studiogast, und zwar ist das Andi Künicke. Hallo Andi. Hallo, hallo. Schön, dass du gekommen bist. Du spielst morgen am Dienstag in der Tanzhalle St. Pauli im Vorprogramm von Laltra. Genau. Kennst du Laltra eigentlich? Ich kenne Laltra, ja. Ich habe die Platte von Laltra vor einem halben Jahr oder so mal bei meinem Plattendealer Unrock bestellt, per Mailorder, und das ist eine sehr schöne Platte, finde ich. Eine Band, die hierzulande noch nicht so bekannt ist, aber auch ganz tolle Musik macht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bzw. Christian und ich davor spielen dürfen. So. Wir haben jetzt eine CD hier von einer Aufnahme, die du mal gemacht hast. Ich weiß gar nicht, von wann die stand und überhaupt, wie das zustande gekommen ist. Kannst du hinterher erzählen? Genau. Wir hören erstmal rein, dass unsere Zuhörerinnen auch wissen, was du so für Musik machst, was für schöne Musik. Und zwar ist das Stück Snow Eyes. Some bright eyes see the snow fall. See the snow fall onto the dark floors. And I stand and become blind. And the photograph will shine. And the wind blows. And my mind that grows. All that surrounds won't disturb me. Cause the feelings are the same like me. Snow Eyes von Andi Künicke. Andi, hast du das Stück selbst geschrieben oder ist das eine Coverversion? Nee, das ist von mir selbst. Wahnsinn. Naja. Also ich bin schwer begeistert. Ich habe die auch mal live gesehen in der Astra-Stube mal vor, ich glaube auch schon ein Jahr her. Ja, ziemlich genau ein Jahr. Ein bisschen mehr sogar. Hat mir auch schon sehr gut gefallen. Du trittst gar nicht so häufig auf live, oder? Ja, könnte mehr sein, muss ich sagen. Ich bin da ein bisschen trantütig irgendwie so. Also vieles, also fast alles läuft eigentlich über Christian von Sport oder Rückkopplung halt, der viele Leute kennt und über den ergibt sich vieles, und ja, es ist halt nicht so einfach an Konzerte ranzukommen sozusagen, also müsste man sich mehr reinhängen, und das ist einfach nicht so mein Steckenpferd irgendwie, und naja, ich würde gern mehr machen. Vielleicht kann man ja nochmal anmerken, dass Christian Smukal heute Abend nicht hier im Sunday Service Studio ist, sondern derzeit mit seiner neuen Band Tikkun auf der Bühne der Roten Flora spielt. Mhm. Und ja, aber morgen ist er mit dabei in der Tanzhalle und bringt sein Harmonium mit und begleitet dich dann bei einigen Songs. Genau, zum Glück. Sag mal, was gerade gehört haben, was hast du für musikalische Vorbilder? Oha. Oh, so einiges. Also anknüpfen an das was äh, am nächsten in der Vergangenheit liegt, das ist das, was wir zusammen von einer Woche oder so im Pudels erlebt haben. Das ist natürlich David Grubbs. Kann ich nicht anders sagen. Also das war auch großartig, da meinst du ja auch. Also da hätte ich auch gut im Vorprogramm spielen können. Das war ja im Grunde auch geplant. Und naja, und das in all seinen musikalischen Formen, so halt von Brass, Bastro angefangen. Ende der 80er, so, da war ich auch schon richtig Fan. Dann über Gusto del Sol und jetzt halt so seine Solo-Sachen, das finde ich nach wie vor großartig. Das inspiriert mich schon. Und Vorbilder, schwer zu sagen. Also es sieht man, dass das Stück gerade gehört habe ich so ein bisschen so an englische Sachen so aus den Ende der 80er gedacht, so ein bisschen Biff Bang Pow vielleicht, wenn die so akustisch waren, ja. Gitarre Alan McGee oder sowas. War das auch, was du gehört hast früher vielleicht? Oder? Mehr so am Rande, also mehr so mal auf Samplern oder so, also nicht ganz konkret, dann eher so Sachen, die noch ein bisschen weiter zurückliegen. Halt unvermeidlich Nick Drake irgendwie so, also verehre ich auch sehr. Wobei man sagen muss, wird der mit allem, was so akustisch daherkommt, auch verglichen mittlerweile, was auch zu 90% nicht zutrifft, finde ich irgendwie so. Aber stimmt, ja. aber ja, es ist schwer. Einerseits halt so Singer-Songwriter-Kram, aber dann höre ich auch immer noch oder liebe ich sehr so rhythmische Sachen halt, so die mehr so Ende der 80er, Anfang der 90er so ihre Zeit hatten, so SST-Krams und so, wo halt unsere Band Unhold auch eher herkam so, und das ist jetzt einfach mehr so das, was dabei rauskommt, wenn ich alleine spiele irgendwie. Ja, das ist gerade schon ein Stichwort genannt, Unhold, warum gibt es die nicht mehr? Oh, weil die ihre Zeit hatten. Muss ich sagen, hier sitzt auch noch ein Unhold von damals, Stefan. Ja, wie lange haben wir gespielt? 4 Jahre? 5 Jahre? 5. 5, ja. Und wir waren eher eine Übungsraumband und haben uns da sehr geschafft und hatten Spaß und haben ein paar Platten gemacht, so, aber wir saßen zwischen allen Stühlen so ein bisschen irgendwie und sind auch nie richtig zu Potte gekommen irgendwie, und deswegen irgendwann war es an der Zeit, dass jeder seinen Kram weitermacht und wir hadern alle nicht damit, und ich bin recht glücklich damit, was ich jetzt mache. Nur, dass ich halt ein bisschen mehr machen müsste. Also du hattest nicht das Bedürfnis, dann dir neue Mitstreiter zu suchen in Form einer wieder so Band im üblichen Rockschema mit Schlagzeug und Bass? Nee, gar nicht. Also das vermisse ich nicht so. Also halt gerade das so, ja, jede Woche 2-3 Mal im Übungsraum und so feste Songs erarbeiten oder so, das vermisse ich nicht. Da genieße ich eher die Freiheit, die sich ergibt, halt zu Hause sozusagen, immer dann, wenn du an die Musik hörst, irgendwie so, das zu machen, so, das genieße ich sehr. Und dann halt, dass ja, Christian mal dazukommt und ein bisschen auf dem Harmonium dazu spielt, wo es passt oder so. Und ich wünsche mir halt, dass ich irgendwann mal richtig eine Platte produzieren kann, wo dann auch mal vielleicht ein bisschen mehr dazukommen kann, wie Streicher oder so, wo es halt passt. Aber vielleicht können wir erstmal nochmal ein Stück aus deiner musikalischen Vergangenheit spielen, nämlich von Unhold. Du hast hier so eine Limited Edition Single mitgebracht. Von wann ist die, weißt du das? Die ist von 97. Von 97. Und wie heißt das Stück? Wichtiger als immer richtig. Platte ab. Thank you. Ja, das war das Stück Wichtiger als immer richtig von Unhold. Damals, wann war das noch? Im Spätsommer 96 oder so aufgenommen. Ein paar Monate später bei Fidel Basso erschienen. Viele liebe Grüße an die Brüder Guschewski damals. Haben uns lang die Treue gehalten, trotz recht dürftiger Verkaufszahlen. Da haben wir mit uns eine LP und halt die Single gemacht, was unsere letzte Veröffentlichung war. Dann hatten wir noch ein Stück auf der Fidel Basso CD, auf dem Sampler 10. Naja, und dann war es das auch so langsam mit Unhold. Naja, und seitdem, was ja auch schon eine ziemlich lange Zeit ist, zupfe ich halt selber so ein bisschen rum. Okay. Okay, ja, und jetzt spiele ich ein Stück von mir, das heißt I Know Why. Thank you. Entschuldigung. Why it's so pale, something is after me for a long, long time. Myself is only mine. I see why, I know why. Why, I know why. My hand's so pale, metropolitan light, and so I dare to be aware. I see why, I know why. Why, I know why. Straight ahead, why don't you look at me? I'm still the same. Straight ahead, why don't you look at me? I'm still the same. I see why, I know why. Why, I know why. Why it's so pale, something is after me. Why, I know why. I see why, I know why. I see why. Thank you. Vielen Dank. Ja, das war I Know Why, schon 2 Jahre alt oder so. Ich habe vor 2 Jahren mit Christian und Felix von der Gruppe Sport bei Schacke in seiner Galerie damals ein paar Stücke aufgenommen. Die bringe ich auch demnächst auf eigene Rechnung raus, endlich. Gut Ding will Weile haben. Und ja, das ist immer noch so einer meiner liebsten Songs. Soll ich gleich noch einen hinterher schicken? Ja, genau. Das ist... wie heißt er noch? More Than a While. Bei dem begleitet mich für gewöhnlich auch Christian mit seinem schicken Harmonium. Das klingt dann auch noch viel besser, aber jetzt spiele ich es allein. Ja, More Than a While. I want both sides. Gleich noch eins, ja. Genau. Jetzt noch ein neueres, auch ein kurzes, ein eher schnelles. Das, Gott, den Titel habe ich jetzt schon wieder vergessen. Egal, interessiert eh keinen. Los geht's. Try the weakness, say no to the winning team at all, and see the beauty of the fall, see the bad signs on the wall, it's creeping through the dark, it's madness on the floor, sick forever, sprites are gone. Suffer and try the weakness. Ich spiele morgen etwas richtiger, aber naja. Das war schon richtig genug, würde ich sagen. Ich glaube auch, wir kennen die Stücke ja nicht. Wir wissen nicht, wann du dich verspielst oder nicht. Und, Ja, das ist immer gut. Das sollte auch nicht so eine Rolle spielen. Ja, vielen Dank für deine kleine Live-Performance hier. Wer mehr hören will von Andi Königke, der sollte sich morgen in der Tanzhalle St. Pauli einfinden. Also morgen heißt Dienstag, 1. Mai. Wann fängt das so an, würdest du sagen? Hast du schon irgendwie eine Uhrzeit, wann du anfängst? Ich schätze mal so 9:30. Also Öffnung oder Anfang ist wie üblich gegen 9. Und ich schätze mal, wir fangen 9:30, 9:45 so an. Also ich war selbst noch nie in der Tanzhalle, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie da so die Gepflogenheiten sind, aber ich schätze mal, es ist nicht so wie im Logo oder so, wo man dann angehalten wird, super pünktlich anzufangen. Also eher so normal. Ich denke auch, das ist ein bisschen entspannt an dem Laden. Also. Ja.